Das Technische Filmstudio Pyongyang bearbeitet den mehrteiligen schwarz-weißen Spielfilm Unbekannte Helden, 20 Teile als Farbfilm. Der Film, der den Kampf der heroischen Soldaten der koreanischen Volksarmee behandelt, die im Vaterländischen Befreiungskrieg vom Juni 1950 bis Juli 1953 im feindlichen Hinterland gewirkt und dabei die Absichten der Feinde zum Scheitern gebracht und zum Sieg im Krieg beigetragen hatten, wurde vom Ende der 1970er Jahre bis Anfang der 1980er Jahre geschaffen. Bis jetzt sind 6 Teile bearbeitet worden. Das Studio entwickelte mit eigener Kraft ein Programm, das den Farbton verbessern und das Färbungstempo erhöhen kann.